Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 81. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da die heutige Sendung auch ohne mein weiteres Zutun den Programmplatz bis zur Neige füllt, darf ich mich auf die Vorstellung meiner Gäste beschränken. Zunächst wird Caroline Hofer mit ihrer letztens begonnenen Lesung fortfahren. Im anschließenden Kommentar bezieht sie sich daher teils auf Textpassagen, die bereits in der vorangegangenen Folge gelesen wurden. Im zweiten Teil der Sendung darf ich dann Ludwig Adamovic begrüßen. Balzac. Nichts interessiert die Menschen jener Zeit als das Geld. Selbst die Malerei schildert mit Vorliebe finanzielle Situationen. Pfändungen, Bankerotte, Spielerszenen, den Hausierer mit seinen Warenballen. Und Comte stellt an die Spitze der weltlichen Regierung seines Zukunftsstaats die Bankiers. Das Hohelied und homerische Epos auf die Macht des Geldes aber hat Balzac gesungen. Alles dreht sich bei ihm ums Geld. Es ist der Held aller seiner Dichtungen. Alle seine Gestalten und er selbst sind von einer wahren Geldsatyriasis erfasst. Mit magischer Hand hat er den atembeklemmenden Schlagschatten, den dieser böse Riese über die Seelen warf, an die Wand gemalt. Und da der Dichter nichts anderes ist als das Megaphon seiner Zeit, so hat er diese Teufelslehre von seiner einsamen nächtlichen Warte herab verkünden müssen. Ja, er hat sich sogar gedrängt gefühlt, sie zu leben. Ein Dichter an Kraft der Menschenschöpfung einem Rembrandt oder Shakespeare nicht unebenbürtig, als Troubadour und Prophet des Geldes. Einen größeren Triumph konnte der Mammonismus nicht erringen. In fast jedem Kapitel surrt es bei ihm von Zahlen, Chancen, Preisen, Prozenten, von Mitgiften, Erbschaften, Transaktionen, Prozessen. Alles ausführlich und sachkundig berechnet. Er selbst beschäftigte sich sein ganzes Leben lang mit allen möglichen fantastischen Unternehmungen, die sämtlich fehlschlugen. Einer Ananaszüchterei, einer Buchdruckerei, einer Letterngießerei, Volksausgaben französischer Klassiker, Experimenten für eine neue Papiermasse, der Exploitierung sardinischer Silberminen, der Hebung vergrabener Schätze an der Seine. Er hatte auch die physiologische Konstitution eines Finanzmanns. Es wurde im vorigen Buch darauf hingewiesen, dass Schiller das Moment der Arbeit in die Dichtkunst eingeführt hat. Aber während dieser den stillen und fast unbewussten Fleiß eines Bibliothekars oder Brückenbauers besaß, arbeitete Balzac mit der keuchenden, verzweifelten Wut eines Großspekulanten, der, Tag für Tag den Konkurs vor Augen, Nacht für Nacht fiebernd über seinen Kassenbüchern brütet. Und seine Bücher waren seine Kassenbücher. An seinen Texten feilte er so lange, dass bisweilen keine Silbe von der ersten Niederschrift stehen blieb. Seine Korrekturen waren der Schrecken der Setzer. Er verlangte 5, 6, 10 Abzüge. Er selbst sagte, wenn der Künstler sich nicht in den Abgrund stürzt wie Curtius und nicht diesem Krater arbeitet wie ein verschütteter Bergmann, so begeht er Selbstmord an seinem Talent. Darum winkt der gleiche Preis, der gleiche Lorbeer dem Dichter wie dem Feldherrn. Er ist kein Priester, wie es der Poet in alten Zeiten war, kein Sekretär des Weltgeists, wie es noch sein Zeitgenosse Goethe ist, kein nachtwandelnder Träumer, der das Geheimnis der Wirklichkeit in hellseherischer Ahnung erfasst, wie es der Dichter immer sein wird, sondern ein Alchemist, der es durch Zauberformeln zu erlisten, durch Retorten zu erpressen sucht, ein Stratege, der es durch geniale Schachzüge einkreist. Seine Wahrheiten sind nicht Orakelsprüche, die der Gott ihm eingibt, denn er hat keine mehr, sondern Triumphe der Energie, des Kalküls, der Wissenschaft, der zähen unterirdischen Förderarbeit. Er schrieb 16, ja 23 Stunden im Tage, bei geschlossenen Läden und Kerzenlicht. denn für diesen Poeten ist sein Arbeitszimmer sein Laboratorium, und trank dazu viele Tassen Kaffee wie Voltaire. Aber während für den Rokoko-Helden der Mokka ein feinschmeckerisches Anregungsmittel ist, das seinen Esprit noch bekannter, beschwingter und durchsichtiger macht, ist es für den Helden des Börsenzeitalters nur ein grausames Aufpeitschungselixier, das aus seinem überlasteten Organismus die letzten Spannkräfte presst. Bei jenem dient er dem spielerischen Selbstgenuss, bei diesem dem dumpfen Industrialismus. Voltaire ist Aristokrat, Balzac Plebejer. Aber eben dies macht einen Teil seiner Größe aus. Denn gerade seine plebejischen Eigenschaften, seine massive Vitalität, sein Mangel an Hemmungen, seine durch angeborenes Misstrauen und Schicksalshärte geschärften Sinne haben ihn dazu befähigt, ein Schilderer des Lebens zu werden, wie man ihn bisher noch nicht erblickt hatte. Im Balzac kocht und raucht das Maschinenzeitalter. Er selbst ist nichts als eine wunderbar gebaute Riesenmaschine, die unermüdlich dampft, stampft, malt und aus Materie Materie macht. Der Genius ist zum Perpetuum mobile geworden. Balzacs gigantische Fabrik walzt Menschen in allen Größen und Qualitäten, pausenlos und massenhaft, und speit sie auf den Markt. Er ist Leiter eines Menschenwerks. Seine Produkte sind imposant, aber deprimierend und nicht gänzlich überzeugend, wie alle Wunderwerke der Technik. Sie sind nicht Ebenbilder Gottes, sondern Konkurrenten der Natur, Romantiker, allerdings nur im französischen Sinne. Ist Balzac gleichwohl durch seine halb zum Albdruck, halb zur Karikatur steigernde Visionskunst. Hierin erweist er sich als das genaue Pendant zu Daumier. Balzac wollte nicht Romancier sein, sondern Historiker. Ja, eigentlich Naturhistoriker. Im Vorwort seiner Comédie humaine, die in fast 3000 Personen und über 100 Romanen das ganze Leben der Zeit umfasst. La vie privée, la vie parisienne, la vie de province, la vie de campagne, la vie militaire, la vie politique. Wozu noch die Étude philosophique und Étude analytique kommen, sagt Balzac, er wolle für die menschliche Gesellschaft vollbringen, was Buffon für das Tierreich tat. Soldaten, Arbeiter, Advokaten, Gelehrte, Staatsmänner, Kaufleute, Seefahrer, Dichter, Bettler, Priester unterscheiden sich genauso wie Wölfe, Löwen, Raben, Haifische, Lämmer. Er hätte auch seinen Zeitgenossen Comte nennen können, dem in seiner Soziologie ebenfalls so etwas wie eine vergleichende Naturgeschichte der menschlichen Gesellschaft die Feststellung ihrer Typen und Gesetze vorschwebte. Der Plan war unzweifelhaft grandios und ist auch im Rahmen der menschlichen Unvollkommenheit bewundernswert zur Durchführung gelangt. Dass er aber überhaupt gefasst werden konnte, hat seine Wurzel in dem doppelten Rationalismus, der Balzac sowohl als Franzosen wie als Menschen des 19. Jahrhunderts kennzeichnet. In der Überzeugung, dass es ein System gebe, worin die Wirklichkeit restlos aufgehe. Dass das Leben ein Problem der Mechanik und der Permutationsrechnung sei. Ein andermal verglich Balzac sich mit Napoleon, indem er auf dessen Statuette, die in seinem Zimmer stand, die Worte schrieb, was er mit dem Degen nicht durchführen konnte, werde ich mit der Feder vollbringen. Honoré de Balzac. Das war richtig prophezeit. Er hat Europa unterjocht. Von der Seine bis zur Wolga gehorchte es seiner Zauberfeder. Mit dem Degen konnte das niemals gelingen. Seine Welt war zuerst in der Fantasie da. Erst später wurde sie wirklich. Das vermochte sie nur zu werden, weil sie schon von allem Anfang an wirklicher war als die wirkliche. Eines Tages, Balzac arbeitete gerade an Eugénie Grandet, erzählte ihm Jules Sandeau, der eben von einer Reise zurückgekehrt war, allerhand Neuigkeiten. Balzac hörte ihm eine Zeit lang zu und dann sagte er, »Das ist ja alles interessant, mein Lieber, aber kehren wir zur Wirklichkeit zurück. Sprechen wir von Eugénie.« Ich sagte in der Einleitung dieses Werks, alle die großen Tatmenschen der Weltgeschichte seien nichts anderes gewesen als verunglückte, ins Leben verschlagene Künstler. Nero musste Rom anzünden, was eine gefährliche, kostspielige und ausgesprochen kitschige Idee war. Dante hat mit seinem Flammenpinsel eine ganze Hölle angezündet, deren Feuer unlöschbar durch die Jahrhunderte brennt. Napoleons Fantasie blieb in der Realität stecken, und darum musste er den aussichtslosen Versuch machen, sie mit Soldaten zu erobern. Sainte-Beuve weist darauf hin, dass alle Welt den Ehrgeiz hatte, sich à la Balzac einzurichten. Übrigens höchst geschmacklos, überladen, endimanchiert, bourgeois, gentilhommehaft, wie es in der Wesensart Balzac und der ganzen Zeit lag. Aber das war bloß eine der vielen lebendigen Wirkungen des balzacschen Oeuvres. Nur aus dieser Epoche konnte eine so paradoxe, ja grauenerregende Spielart von Dichter geboren werden, wie sie in Balzac verkörpert war. Und nur aus Balzac konnte diese Epoche ihren letzten Auftrieb, ihre geistige Legitimation und innere Lebensform schöpfen. Und wir stehen wieder einmal vor der Frage, macht der Dichter die Realität oder macht sie ihn? Liebe Caroline, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Gerne, gern geschehen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Nein, leider überhaupt nicht. War deine erste Begegnung? Ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich schon arg, wie man hier in Wien sagt, weil ich ja Germanistik studiert habe. Das sollte ich vielleicht gar nicht so laut sagen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es während meines Studiums untergekommen wäre. Also, dass er während meines Studiums untergekommen wäre. Du bist in guter Gesellschaft. Du bist nicht die erste und einzige Germanistin, der so ergangen ist. Was für einen Eindruck hat dieser Text auf dich gemacht? Ja, mir hat er ja getaugt eigentlich. Also, es war so schön polemisch. Die Sprache fand ich auch sehr schön. Also ich fand es ja sehr aktuell. Das Gold, das noch immer mehr wert ist eigentlich als das Geld, die Banken, das ist alles so ein aktuelles Thema. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Nein, aber ich habe mich schon gefragt, warum ich jetzt nicht zum Beispiel während meines Studiums ein Buch lesen musste. Es gibt ja so Pflichtlektüren. Aber ich weiß nicht, kannst du mir das beantworten? Möglicherweise, weil Friedell tatsächlich, wie es der Heribert Illig mal gesagt hat, da zwischen den Stühlen ist. Mhm. Also die Germanisten und Literaturmenschen sagen, naja, er hat Feuilletons geschrieben, ja, er hat auch ein bisschen Theatertexte geschrieben, aber in Wahrheit, ja, Schriftsteller war er schon, aber seine Prosatexte, es gibt eine Novelle von ihm, aber einen großen Roman zum Beispiel hat er nie geschrieben. Die Historiker betrachten ihn natürlich überhaupt nicht als ernstzunehmende Quelle, was er auch gar nicht angestrebt hat, mit seinem betont subjektiven Geschichtsbild. Die Theaterleute sagen, ja, er war ein bisschen Schauspieler bei Max Reinhardt, ja, er hat auch für den Stücke bearbeitet, aber eigentlich so zentrale Bedeutung fürs Theater hat er auch nicht. Mhm. Und so ist ihm eigentlich sein Universalismus im Nachhinein zum Verhängnis geworden, kann man sagen. Ein weiterer Punkt ist, dass er halt auch sehr grundlegende Ideen hatte, die in späterer Zeit oder eigentlich schon zu seinen Lebzeiten begonnen haben, in Verruf zu geraten, nämlich der Genieglaube zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle bei ihm. Und von dem ist man ja doch ein bisschen abgerückt seither, glücklicherweise. Und in manchen Dingen war er, würde ich beurteilen, mal ganz keck, auf dem Stand seiner Zeit. In manchen Dingen war er ein bisschen dahinter, zum Beispiel in seinem Frauenbild, würde ich sagen. Und in manchen Dingen war er auch davor. Ja, mir ist jetzt nur aufgefallen, dass es wieder ein Problem ist, wenn man nicht in eine Schublade passt, so wie du gesagt hast. Weil dann kann es sein, dass man eben so in Vergessenheit gerät, obwohl man, also ich meine, das ist ja nicht wenig, was er geschrieben hat. Aber ich glaube, dieser Genie-Kult, teilweise gibt es das doch noch, oder? Es ist halt, heißt jetzt vielleicht nicht Genie, aber das, finde ich, ist noch nicht wirklich verschwunden, aus meiner Sicht. Du magst also polemische Geschichtsbetrachtung. Ich finde es schön, wenn jemand so, also eigentlich schimpft er ja und das gefällt mir. Ich finde, da kann man so mitlachen oder sich das so vorstellen, wenn sich jemand so hineintigert und sich so versteift auf jemanden, wie er sich da auf Balzac versteift hat. Das macht ja auch eine Dynamik, also dass der Text erhält eine Dynamik dadurch, weil er eben sein Empfinden reinlegt. Und das finde ich erfrischend. Gibt es einen Punkt, wo du ihm widersprechen möchtest? Da Das mit den Bauern fand ich vielleicht ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, naja, das kann man jetzt so auch nicht sagen, weil nicht alle Menschen gleich sind. Aber alle Bauern. Nein, auch nicht. Nein. Umgekehrt, gibt es eine Stelle, die dir besonders gut gefallen hat? Ja, der letzte Satz. Macht der Dichter die Realität oder macht sie ihn? Das ist, finde ich, also das beschäftigt mich auch als Autorin. Mache ich die Realität oder macht sie mich? Das finde ich etwas, ich meine, es ist unbeantwortet von meiner Warte aus, aber das fand ich besonders schön, ja. Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, also nicht sehr viel, Balzac, und das habe ich mir schon angeschaut, warum man denn so schimpft auf Balzac und was man denn so sagt über Balzac. Das fand ich dann auch ganz interessant, dass er, ich weiß nicht, ob man dem trauen kann, aber angeblich war er ja pleite, weil er eben immer korrigiert hat. Weil er eben so wie Friedel schreibt, es blieb nichts von der ersten Niederschrift übrig. Das kann ich auch sehr gut nachempfinden als Autorin, dass man eben schreibt und schreibt und dann ist eigentlich der Satz nicht mehr da. Und offensichtlich hat Balzac eben das so intensiv betrieben, dass er pleite ging, weil die Sätze immer neu setzen mussten. Aber so negativ finde ich das Bild nicht, das er zeichnet von ihm. Also er hat seine Kritikpunkte, aber er schreibt trotzdem über ihn eigentlich, dass er ein kraftvoller Autor gewesen ist und dass er immerhin Europa beeinflusst hat. Ja, aber das hat er, finde ich, nicht. Ich finde, das war so positiv. Also das war doch total negativ. Das war, hat er doch sehr negativ gesagt. Er hat doch Europa unterjocht mit seinem Geschriebenen. Naja, einem Dichter oder einem Autor zuzugestehen, auch wenn man die Entwicklung nicht positiv findet, dass er eine Entwicklung ausgelöst hat oder maßgeblich befördert hat, das sehe ich schon als Kompliment, doch. Ja, er hat es ihm eher als Vorwurf gemacht. Also ich habe so, vielleicht habe ich das Positive gar nicht mehr gesehen, sondern nur mal das Negative, kann ja auch sein. Gut, vielleicht geht es auch mir da insofern ein bisschen vielleicht anders. Vielleicht kennst du ihn besser schon. Ja, ich weiß, wie er mit Leuten verfährt, okay, die er wirklich ablehnt. Aber der neue Gott, den er beschreibt, ja, der ist nach wie vor in Amt und Würden. Genau. Ob wir ihn wirklich Balzac zu verdanken haben, wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Nein, das bin ich mir auch nicht sicher. Also ich fand eben seine Unternehmungen, also offensichtlich hat er eben vieles angefangen, nichts zu Ende gebracht, aber dadurch wahrscheinlich auch Erfahrungen gesammelt, die er dann in seinen Texten wieder verarbeiten konnte. Und man muss ja leben, um dann nachher schreiben zu können. So. Und manchmal wird man mit Eindrücken überhäuft und manchmal passieren Geschichten oder es irgendwelche Ereignisse, die man dann, sei es konkret oder gar nicht so konkret, wiedergeben kann. Ich habe bis jetzt noch nie eine Geschichte wirklich in der Art geschrieben, dass ich mir alles ausgedacht habe. Doch, ich habe einmal ein Hörspiel geschrieben, das so ähnlich wie Thron, hat man nachher gesagt, wo zwei Leute chatten und dann verschwindet der eine im Chatroom. Das war schon ziemlich abstrakt und ziemlich eine Fantasiegeschichte. Und das ist das Einzige, was mir einfällt. Sonst war alles eher verschachtelt und verpackt, dass man die wahre Geschichte, die dahinter steckte, gar nicht herausgehört hat. Du schreibst Hörspiele vor allem? Vor allem Hörspiele, ja. Also jetzt schreibe ich an etwas Längerem gerade. Es soll ein Roman werden. Großstadtroman ist die Thematik. Großstadtroman? Mhm. Das ist ja auch eine eigene Sparte. Naja, ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich bin noch mitten im Prozess, da kann man noch nicht so viel drüber reden. Und auch da ist es noch nicht entschieden, was jetzt wen mehr beeinflusst, das Werk, dich oder du das Werk? Doch, da ist es eigentlich ziemlich eindeutig, dass ich das Werk beeinflusse. Also, dass die Realität da ist und dass die Realität in diesem Fall das Werk beeinflusst. Hast du dir das für dieses Werk als bewusste Aufgabe? Mhm, genau, ja. Im Gegensatz zu allen anderen Texten, die davor da waren. Ist praktisch das erste Mal. Genau, ja. Neue Technik. Ja. Wird gleich am Langtext ausprobiert. Genau. Deine Hörspiele sind ja auch online nachzuhören? Teilweise. Das meiste wurde gesendet bei den verschiedensten Radiostationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und manchmal liegen die Rechte auch bei den Sendern, sodass es gar keine Chance gibt, das online zu hören. aber es gibt Ausschnitte zumindest online, ja. Bei dir auf deiner Website? Ja, auf meiner Website sind Links zu den Stationen. Die da wäre kunsthörbuch.at. Das Juli-Königtum. Diese Ära wird mit dem Wort Bürgerkönigtum sehr zutreffend bezeichnet. Der König ist nichts als der erste Bürger und eigentlich ist er Bürgerkönig. Das Juli-Königtum war die Schöpfung einer nur dreitägigen Revolution, die in der Hauptsache von Arbeitern, Studenten und napoleonischen Veteranen vollbracht wurde. Ihre unmittelbare Ursache waren eine Reihe von Ordonnanzen Karls X., in denen das Ergebnis der letzten oppositionellen Wahlen für ungültig erklärt, ein neues reaktionäres Wahlgesetz erlassen und die Pressfreiheit aufgehoben wurde. Und somit bewahrheitete sich das Bonmot, das Ludwig XVIII. Über seinen Bruder gesagt hatte: Er hat gegen Ludwig XVI. Konspiriert, er konspiriert gegen mich, eines Tages wird er gegen sich selbst konspirieren. Die ganze Stadt starrte von Barrikaden, alles bewaffnete sich mit Flinten und Pflastersteinen und wie der königliche Oberbefehlshaber Marmont melden musste, jedes Haus wurde zur Festung, jedes Fenster zur Schießscharte. Die Truppen, deren Stimmung von vornherein flau war, zogen sich nach kurzem Straßenkampf zurück. Der König abdizierte zugunsten seines Enkels, dessen Vater 10 Jahre vorher einem Attentat zum Opfer gefallen war, und ging nach England. Der Beschluss der Pairs und Deputierten erhob aber ein Glied der jüngeren Linie des Hauses Bourbon, den Herzog Ludwig Philipp von Orléans, auf den Thron, wobei ihnen als Modell die englische Revolution vom Jahr 1688 vorschwebte, die ebenfalls die alte Dynastie zwar deposediert, aber an ihrer Stelle eine halblegitime, nämlich die nächstberechtigte Linie gesetzt hatte. Man hatte den alten Lafayette, der wie vor 40 Jahren an die Spitze der Nationalgarde getreten war, davon überzeugt, dass nur durch diesen Ausweg Frankreich vor dem Republikanismus gerettet werden könne. Dadurch wurde aber der vierte Stand, der die ganze Revolution gemacht hatte, um deren Früchte betrogen. Der neue König war ein außergewöhnlich kluger und vollkommen vorurteilsloser Mann, politisch nicht kompromittiert, da er nie gegen sein Vaterland gekämpft, sogar bei Valmy und Jemappe mitgefochten hatte, auch durch sein sonstiges Vorleben für die Rolle empfohlen, die ihm zugedacht war. Er hatte sich als Emigrant stets im Hintergrund gehalten und auf bürgerliche Weise vorzubringen gesucht, war auch während der Restauration nicht zu den feudalen Sitten zurückgekehrt, sondern in seinen Lebensformen ein Bourgeois geblieben. Und so wurde der dicke Regenschirm, mit dem er spazieren zu gehen pflegte, das Symbol des neuen Königtums. Um den Bruch mit dem alten Regime auch äußerlich scharf zu markieren, nannte er sich nicht Ludwig XIX. Oder Philipp VII., sondern Louis Philippe, auch nicht mehr Roi de France wie die Bourbonen, die damit gewissermaßen ganz Frankreich als ihr Eigentum reklamierten, sondern Roi de France, als von den Franzosen gewählter König, deren er den Eid auf die Verfassung ablegte. Das bourbonische Lilienbanner vertauschte er mit der nationalen Trikolore. Da er aber seine Krone einer Liga reicher Bankiers, energischer Journalisten und einflussreicher Parteimänner verdankte, so blieb ihm nichts übrig, als mit diesen drei Mächten verbündet zu bleiben. Das heißt, mit der Korruption. Und diese hat dann auch in seinen Tagen eine Höhe erreicht, wie sie seit den heroischen Zeiten der griechischen und römischen Republiken nicht mehr erblickt worden war. Am Portal seiner Ära stehen berüchtigte Wahlsprüche des Juste Milieu und dass Henri Gissez-Vous trotz seiner ausgezeichneten diplomatischen Gaben hat er seine Stellung niemals vollkommen befestigen können, worüber er sich auch keinen Augenblick einer Täuschung hingab. Für die Republikaner und die Bonapartisten war er ein volksfeindlicher Usurpator, für die Royalisten und die konservativen Höfe des Auslands ein illegitimer Parvenu. Der Zar wurde nur noch die polnische Revolution, die in demselben Jahr wie die Julirevolution ausbrach, an einer bewaffneten Intervention verhindert. Zweimal versuchte Louis Napoleon, der Neffe Napoleons des Ersten und nachmalige Napoleon der Dritte, einen Aufstand. Während seiner ganzen Regierung ereigneten sich Attentate mit Pistole, Dolch, Höllenmaschine, einmal sogar durch den Korsen Fieschi, mit einem aus 24 Gewehrläufen konstruierten Maschinengewehr, so dass er schließlich kaum mehr auszugehen wagte. Belgien, Polen und Hambach. Eine unmittelbare Folge der Julirevolution war der belgische Aufstand. Die künstliche Zusammenschweißung Hollands und Belgiens hatte sich als vollkommen unhaltbar erwiesen. Die Wallonen, die die südliche Hälfte Belgiens bevölkern, sind Romanen und sprechen Französisch, aber auch die germanischen Flamen, die im nördlichen Teil des Landes wohnen, sind durch ihr katholisches Glaubensbekenntnis von den Holländern getrennt und in ihren großen Städten überwiegend französischer Zunge. Zudem dominiert in ganz Holland der Handel und die Schifffahrt, in Belgien die Industrie und der Ackerbau. Infolgedessen haben die Flamen, obgleich sie, wie früher schon hervorgehoben wurde, mit den Holländern in Abstammung und Charakter fast identisch sind, stets nach Belgien gravitiert. Der Hass gegen die Union war so stark, dass Klerikale und Liberale in der Revolution gemeinsame Sache machten. Diese kam in Brüssel während der Oper »Die Stumme von Portici« zum Ausbruch, die bekanntlich den Aufstand der Neapolitaner unter der Führung des Fischers Masianello schildert und ergriff bald das ganze Land. Die Londoner Konferenz der Großmächte gab der Unabhängigkeitserklärung des belgischen Nationalkongresses und der Wahl des Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg ihre Anerkennung, der als König der Belgier den Thron bestieg und große Klugheit und Umsicht bewies, indem er ein streng konstitutionelles Regiment führte, die Parteien versöhnte und das Land wirtschaftlich förderte, besonders durch den Ausbau eines reichen Eisenbahnnetzes, das noch heute den Stolz Belgiens bildet. Ferner wurde das Land auf ewige Zeiten durch einen Garantievertrag der Großmächte für neutral erklärt, dessen Spitze aber damals noch gegen Frankreich gerichtet war. An den belgischen Aufstand schloss sich der polnische, der ebenfalls von der Hauptstadt ausging. Die einheimischen Teile der Armee schlossen sich der Insurrektion an. Die neu gebildete provisorische Regierung erklärte den Zaren für abgesetzt und verlangte die Grenzen von 1772. General Dibitsch, der Eroberer von Adrianopel, drang mit einem russischen Heer in Polen ein und siegte nach einigen unentschiedenen Gefechten bei Ostrolenka. Er lag aber bald darauf der Cholera. Das Ausland begleitete die polnische Erhebung mit lebhaften Sympathien. Polenlieder folgten den Griechenliedern und Lafayette forderte die französische Kriegserklärung. Aber die Überlegenheit der russischen Artillerie und die Spaltung des Volkes in eine aristokratische und eine demokratische Partei führte zur Einnahme von Warschau und bald darauf zur allgemeinen Unterdrückung des Aufstands. Das organische Statut nahm Polen seine Verfassung und machte es zur russischen Provinz. Armee, Sprache, Religion, Verwaltung wurden mit moskowitischer Roheit gewaltsam russifiziert. Im Jahr 1846 kam es abermals zu polnischen Unruhen, diesmal in Posen und in Krakau, die zur Folge hatten, dass dieses seiner Freiheit verlustig ging und zu Österreich geschlagen wurde. Im Revolutionsjahr 1830 erhoben sich auch die Schweizer, stürzten alle ihre aristokratischen Regierungen und verwandelten sie in demokratische. Seitdem ist die Schweiz der europäische Zufluchtsort aller politisch Verfolgten oder Unzufriedenen, und voll Zorn musste Metternich sehen, dass die befestigte Kloake, um die man einen moralischen Gesundheitskordon ziehen müsse, zum Herd aller revolutionären Gifte wurde. Nachdem Aufstände in Parma, Modena und der Romagna mit österreichischer Hilfe unterdrückt worden waren, stiftete der junge Mazzini, der die Seele dieser Bewegungen gewesen war, in Bern den Geheimbund des jungen Europa mit den Filialen des jungen Italien, jungen Polen und jungen Deutschland. Auch in Sachsen, Kurhessen, Hannover und fast allen anderen deutschen Gebieten flackerten Unruhen empor, nur in Preußen und Österreich blieb es still. Im Mai 1832 fand auf der Hambacher Schlossruine in der Pfalz unter Beteiligung von mehr als 2000 Personen eine phrasenreiche Volkskundgebung für Demokratie und Einheit, Polenbefreiung und Frauenemanzipation statt, die Metternich zur Erneuerung der Karlsbader Beschlüsse veranlasste. Da auch die literarische Schule des jungen Deutschland ausgesprochen politisch orientiert war und in temperamentvoller, obschon gänzlich unklarer Weise für die modernen Ideen eintrat, so wurden 1835 auf Metternichs Betreiben ihre Mitglieder, mit Ausnahme Börnes, des einzigen wirklich Gefährlichen, vom Deutschen Bund geächtet, mehrere von ihnen zu Gefängnisstrafen verurteilt und nicht nur ihre bisherigen, sondern auch ihre künftigen Schriften verboten. Ja, es war nicht einmal erlaubt, ihre Namen, wenn auch in tadelndem oder warnendem Zusammenhang, zu drucken. Für sie war es verhängnisvoll geworden, dass man sie mit dem politischen Geheimbund identifizierte, der mit ihnen gar nichts zu schaffen hatte und ihnen nicht einmal bekannt war. Es war ein rein äußerliches Zusammentreffen, das Laubes erster Roman den Titel »Das junge Europa« führte und Wien Barg seine ästhetischen Feldzüge mit den Worten eingeleitet hatte: »Dir, junges Deutschland, widme ich diese Reden«, nicht dem Alten. Überhaupt hatten erst die Verfolger diese Schule konstruiert, deren Mitglieder nicht nur kein gemeinsames Programm besaßen, sondern einander nicht ausstehen konnten und stets boshaft befehdeten. 5 Jahre später erließ Friedrich Wilhelm IV., als er 200 Jahre nach dem großen Kurfürsten, 100 Jahre nach Friedrich dem Großen, den preußischen Thron bestieg, eine allgemeine Amnestie. Herr Professor Adamowitsch, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Gerne. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Persönlich einen Bezug ist vielleicht übertrieben, aber ich habe seine Kulturgeschichte der Neuzeit mehrmals mit großem Interesse gelesen. Und was wirklich imponierend ist, ist der unglaubliche Weitblick, den er zeigt, weil alles da ist. Politik, Geistesgeschichte, Wirtschaft, Technik, Erfindungen und so. Das macht ihm nicht so bald jemand nach. Würden Sie sagen, dass dieses Buch Sie beeinflusst hätte in Ihrer Entwicklung? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber da ich ja ein Staatsrechtslehrer war, Manches, was er darstellt, ist, sagen wir, für den Studierenden wertvoller als so manches Lehrbuch. Sie haben sich diesen Abschnitt über das Julikönigtum ausgesucht. Was interessiert Sie an dieser Epoche? Es kommt im Text ja sehr deutlich zum Ausdruck. Das ist eine Epoche des Übergangs gewesen nach dem Ende der Französischen Revolution und nach dem Ende Napoleons hat es natürlich einen Rückschritt gegeben. Vor allem der König Karl X., glaube ich, war das, hat er da ein ziemlich absolutistisches Regime geführt. Und dann ist das Ganze explodiert. Es hat 1830 eine Revolution gegeben. Aber die ist irgendwie aufgefangen oder kanalisiert worden durch einen Kompromiss. Man hat also weiterhin einen König gehabt, allerdings nicht den, der nach legitimistischer Sicht zur Nachfolge berufen gewesen wäre, sondern einen, der zwar der Familie der Bourbonen zugehört hat, aber von den strengen Legitimisten als Parvenu betrachtet worden ist. Sehr interessant ist es, dass er sich nicht als König von Frankreich bezeichnet hat, sondern als König der Franzosen. Dahinter steckt ein Gedanke, der schon in der ersten französischen Verfassung von 1791 eine Rolle spielt, aber auch in der Menschenrechtserklärung von 1789, nämlich, dass die Nation das Oberste ist. Also das ist eine deutliche Absage gegenüber dem Gottesgnadentum. Und auch der König leitet seine Befugnisse von der Verfassung ab. Interessant ist es auch, dass nahezu zeitgleich es in Belgien eine Revolution gegeben hat, das heißt, dass also der Staat Belgien überhaupt erst geschaffen worden ist. Und die belgische Verfassung von 1831 folgt durchaus derselben Linie. Auch dort ist die Nation das Grundlegende und Wesentliche. Und die belgische Verfassung gilt als Vorbild für viele andere europäische Verfassungen, die dann im Laufe der Zeit entstanden sind. Der Nachteil dieses Kompromisses wird bei Friedel auch sehr, sehr deutlich hervorgehoben. Es sind da Kräfte am Werk gewesen, die nicht unbedingt Beifall verdienen. Also man würde das heute als Wirtschaftshaie oder so bezeichnen. Und die wirklich revolutionären Kräfte, die den König auf den Thron gehoben haben, die waren natürlich nicht zufrieden, weil sie hätten sich eine echte Republik gewünscht. Und in Konsequenz dessen hat es dann diese Serie von Attentaten gegeben, von denen Friedel schreibt. Und das zeigt sehr, sehr deutlich die Schwächen, die mit jedem staatsrechtlichen Kompromiss verbunden sind. Es gibt Verlierer und Gewinner und es gibt unweigerlich eine mehr oder weniger große Zahl von solchen, die unzufrieden sind. Sie waren lange Jahre als oberster Schützer der österreichischen Verfassung tätig. Wieso interessieren Sie gerade diese Momente, wo eben Verfassungen gebrochen, außer Kraft gesetzt werden? Also zunächst einmal oberster Hüter kann man nicht sagen. Das ist der Verfassungsgerichtshof als solcher und der Präsident ist ja im Bereich der Rechtsprechung auf eine ohnehin sehr bescheidene Rolle reduziert, weil er in der Regel ja gar nicht mitstimmt. Einen Staatsrechtsmenschen muss das interessieren, worüber wir gerade reden, denn bei streng juristischer Betrachtungsweise kann man sich sagen, juristisch gesehen ist eine Revolution dann gegeben, wenn die Rechtskontinuität gebrochen ist. Wie es zur Revolution kommt, Das interessiert den Juristen nicht. Der interessiert sich für die Überleitung der alten Rechtsordnung in die neue und damit sind jede Menge von praktischen Problemen verbunden. Aber die ideologischen Hintergründe interessieren den Juristen nicht. Das ist aber natürlich schlecht. Denn wenn man die nicht kennt und nicht versteht, dann versteht man auch vieles nicht, was dann in den Verfassungen festgeschrieben ist. Vieles, was da steht, erklärt sich ganz einfach aus der Vorgeschichte. Und die französische Entwicklung ist von ganz besonderem Interesse. Die Franzosen haben es fertiggebracht, in einer relativ kurzen Zeitspanne, nämlich von 1789 bis 1814, so ziemlich sämtliche Staatsformen auszuprobieren, die überhaupt möglich sind. Konstitutionelle Monarchie, dann eine sich zunehmend radikalisierende Demokratie, dann den Bonapartismus, der zweifellos ein Vorläufer des späteren Faschismus gewesen ist, dann wieder konstitutionelle Monarchie. Also das ist schon eine reife Leistung. Und daher ist die französische Geschichte für jeden, der sich mit Staatsrecht beschäftigt, einfach unabdingbar. Man muss das kennen, wie gesagt, weil man sonst verschiedenes andere nicht versteht. Wir berufen uns in vielen Dingen auf die Französische Revolution. Wie weit trifft das zu? Wie weit ist das ein Mythos, dass das praktisch die Geburtsstunde unseres modernen Staatsgedankens ist? Ja, also Mythos, glaube ich, kann man nicht sagen. Man darf nicht übersehen, dass die Französische Erklärung der Menschenrechte von 1789 immer noch Bestandteil der geltenden französischen Verfassung ist. Und dort ist es der Conseil Constitutionnel, also eine Art Verfassungsgerichtshof, der in einer recht eindrucksvollen Weise versucht hat, diese Erklärung modern zu interpretieren. Und manche Sätze in der Erklärung der Menschenrechte sind dermaßen prägnant und scharf formuliert, dass man auch heute noch sagen muss, dass sie eine Leitlinie sind für jeden demokratischen Rechtsstaat. Das Problem ist natürlich das, was dann daraus geworden ist. Nicht? Denn zunächst einmal, wie schon gesagt, hat man es zu tun gehabt mit einer konstitutionellen Monarchie. Und dann hat der König versucht, sich abzusetzen, was nicht gelungen ist. Und die weitere Entwicklung kennt man ja. Es hat sich dann ein politisches Regime etabliert, das schon auch in seiner Weise beispielgebend war. Nämlich es hat ausgesprochen puritanische Züge getragen. Der Robespierre hat sich ja verstanden als der oberste Tugendwächter. Gut, das hat ihn dann letzten Endes den Kopf gekostet. Und dann sind, es gibt da eine gewisse Dialektik, dann sind Leute ans Ruder gekommen, die sich in erster Linie dem Wohlleben hingegeben haben. Offenbar auch eine ziemlich korrupte Gesellschaft. Nur haben gerade diese Leute wieder möglicherweise gar nicht erkennend, was sie da tun, den Napoleon Bonaparte auf das Schild gehoben. Ich glaube nicht, dass ihnen bewusst war, was sie da getan haben. Es wäre auch die Machtergreifung beinahe gescheitert. Es war ein Bruder des Napoleon, der dafür gesorgt hat, dass die Sache funktioniert. Da fällt mir eine Parallele ein aus dem 20. Jahrhundert, den 30er Jahren, als auch ein Mann auf den Schild gehoben wurde, von dem viele sich, glaube ich, nicht vorstellen konnten, was das zur Folge haben wird. Ja, ich habe vorhin gesagt, der Bonapartismus war zweifellos ein Vorläufer des Faschismus. Nur, erstens einmal darf man nicht Nationalsozialismus und Faschismus identifizieren. Das ist nicht dasselbe. Und das Zweite ist, dass da natürlich schon ein gewaltiger Qualitätsunterschied besteht. Denn Napoleon war natürlich ein Diktator, aber er hat enorm viel Bleibendes geschaffen. Man denke nur an den Code Civil, an den französischen, der heute noch in Geltung ist. Und gerade im Bereich der juristischen Institutionen hat er sehr, sehr vieles geleistet. Also Verwaltungsgerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften, das geht alles auf diese Zeit zurück. Und natürlich, also imperialistische Züge waren ihm natürlich durchaus eigen. Und er hat sich in gewisser Hinsicht als Missionar verstanden. Also er wollte sein Gedankengut ganz einfach auch weitertragen. Das hätte für das Beispiel aus dem 20. Jahrhundert ja an sich auch gegolten. Glücklicherweise ist nicht ganz so viel von ihm geblieben. Ja, man muss sich natürlich Gedanken machen, wie konnte es dazu kommen. Und die Weimarer Republik, die war wohl nicht ganz so schlecht, wie sie dann von vielen gemacht worden ist, aber so ganz befriedigend war es nicht. Und ich glaube, es gibt hier viele Ursachen. Eine wesentliche Ursache ist der Friedensvertrag von Versailles, der zweifellos also Unrecht geschaffen hat. Und dann natürlich der preußische Militarismus, der also vielen in den Knochen gesteckt ist. Sonst wäre es ganz einfach nicht möglich gewesen, dass ein Einzelner solche Erfolge erzielt. Es hat ganz einfach jede Menge von Gleichgesinnten gegeben, die man nur aktivieren musste. Nicht, wenn Leute wie, was weiß ich, ein Goebbels zum Beispiel, der hat keine Instruktionen gebraucht, der hat schon selber etwas getroffen. Und da war zweifellos etwas Unbewältigtes da. Und es ist sehr viel Begeisterung ausgelöst worden, wie nebenbei merkt bei Napoleon ja auch. Napoleon hat sich immer darauf verstanden, seine Soldaten direkt anzusprechen. Aber es war da ein sehr massiver Bodensatz da, was sich also auch in allen möglichen Einrichtungen in den 20er Jahren gezeigt hat und der dann einfach also da hinein geraten ist in diese Bewegung. Also Hitler allein wäre es nie und nimmer gewesen, wenn nicht ein solches Fundament da gewesen wäre. Und ich zähle dazu den preußischen Militarismus schon auch. Ich habe es ja schon erwähnt. Sie haben vorhin die belgische Verfassung als vorbildlich bezeichnet. Könnte es daran liegen, dass Belgien bis heute noch eine konstitutionelle Monarchie geblieben ist? Naja, das kann ich mir schon vorstellen. Die Belgier haben natürlich immer wieder Krisen und die Voraussetzungen ihrer Existenz, die wackeln natürlich ein bisschen. Denn damals, also mit der Schaffung eines eigenen Staates Belgien, damals sind konservative und liberale Kräfte es gewesen, die gemeinsam die Loslösung von den Niederlanden wollten. Wenn man weiß, ist das heute alles ziemlich problematisch geworden. Belgien ist heute ein Bundesstaat, aber so ganz gelöst hat man die Sache nicht. Und dann ist natürlich noch etwas dazugekommen. Belgien durch die großen Kolonien ist ja eine enorme Wirtschaftsmacht gewesen. Und das kann man heute wahrscheinlich weitgehend vergessen. Ich habe keine Ahnung, was sich da noch gehalten hat. Aber die belgische Verfassung, die war also wirklich das Muster einer konstitutionellen Monarchie auf der Basis der Prärogative der Nation. Nicht? Und deshalb ist sie so bestimmend geworden. Etwas, was man übrigens dann in der in der österreichischen Dezemberverfassung von 1867 nicht gehabt hat. Also die Nation kommt dort nicht vor. Und die Nation ist natürlich auch letzten Endes der Grund gewesen für äußerst betrübliche Ereignisse im deutschsprachigen Bereich. Nicht? Einen Nationsbegriff nach französischem Muster, dem ist entgegengestanden die Konkurrenz vor allem der damals beiden starken Mächte Preußen und Österreich. Wie weit war es überhaupt möglich, in diesem Vielvölkerstaat Donaumonarchie den Nationsgedanken einzubringen? Also das war natürlich ein unglaubliches Problem, weil vor allen Dingen die Ungarn ja immer wieder unzufrieden waren. Man muss das ja nicht alles rekapitulieren. Die waren der Hauptunruheherd, aber natürlich mit dem Aufkommen einer gebildeten slawischsprachigen Schicht ist natürlich das Selbstbewusstsein dort stark gestiegen. Und hinterher kann man natürlich gescheiter sein. Es wird gefragt, ob nicht anstelle des Ausgleichs mit Ungarn eine trialistische Lösung besser gewesen wäre und man vielleicht damit die Monarchie gerettet hätte. Kann man natürlich heute nicht beantworten. Aber insgesamt gesehen ist damals vieles vorbildlich gewesen und vor allen Dingen das Reichsgericht, also ein Vorläufer des heutigen Verfassungsgerichtshofes, das mit der Dezemberverfassung von 1867 eingesetzt worden ist, hat also in seiner Rechtsprechung ganz wichtige Maßstäbe für die Gleichberechtigung der Volksstämme, wie das damals genannt worden ist, aufgestellt. Wir sitzen hier in Ihrem Büro in der Wiener Hofburg, somit in einem der Zentren der damaligen Geschehnisse. Inwieweit hat man hier ein besonderes historisches Bewusstsein? Ja, ich würde sagen, das ergibt sich fast zwangsläufig aus der Luft, die man hier atmet. Also ein gewisser Traditionalismus ist also da gewissermaßen mitgegeben. Aber es zeigt gerade das Beispiel der Hofburg, dass es durchaus möglich ist, das eine mit dem anderen zu verbinden. Nicht? Dass man also einen Bundespräsidenten hat, der prominenter sozialdemokratischer Funktionär gewesen ist und der trotzdem nicht jemand ist, der also trachtet, hier auszubrechen, nicht indem er mit Jeans ins Büro kommt oder so. Also die Wahrung des äußeren Rahmens ist auch ihm ein Anliegen. Und was modernisierbar ist, das tut er ohnehin. Er ist ein großer Freund der modernen Kunst. Man sieht es jetzt nicht, weil infolge der Umbauarbeiten, die da vor sich gehen, diese Bilder weggeräumt werden mussten. Aber das ganze Stiegenhaus wäre ja voll von moderner Kunst. Ein Element wurde beibehalten, das ich persönlich als schon ein bisschen bezeichnend für die damalige politische Verfassung und Auffassung sehe, nämlich die Tapetentüren. Ja, das ist richtig. Da kann man natürlich, also das ist irgendwie, grenzt auch schon in den Bereich des Mythischen oder Irrationalen. Aber gut, das... Ich kann da nichts Schlechtes daran finden. Ich will sagen, da gibt es ganz was anderes, nämlich im Verfassungsgerichtshof können Sie das sehen. Da sind es nicht die Tapetentüren, aber das sind die Türen, die so hoch sind, dass ein durchschnittlicher Mensch mit einiger Mühe erst da hinaufkommt. Und das hat natürlich Symbolkraft und viel mehr Symbolkraft als die Tapetentüren. Also man braucht einen großgewachsenen Lakaien, um die Türen mühelos öffnen zu können. Ja, richtig. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0.